Sei doch kein Dummkopf, sei nicht so scheu. Zeig ihnen alle, dass du dich freust. Schön ist die Welt, das ist kein schlechter Witz. Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz? Auch ich vergoss einst Tränen, die ganze Nacht, bis ich erkannte, es hat mir nichts gebracht. Diese Erkenntnis traf ich wie ein Blitz. Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz? Ich sage dir, wenn du dir heute Sorgen machst, dass das Morgen dich verlacht, nimm dir das heute nur deine Kraft. Glaube nicht, das wäre naiv, besser denkst du positiv. Fühl den Herzschlag, seine Macht hilft dir, dass du's heute schaffst. Bist du's wirklich irgendwann? All deines Schwermut ist zu nichts nütz. Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz? Ich sage dir, wenn du dir heute Sorgen machst, dass das Morgen dich verlacht, nimm dir das heute nur. Glaube nicht, das wär naiv. Besser denkst du positiv. Fühl den Herzschlag, seine Macht hilft dir, dass du's heute schaffst. Sag nochmal, wenn du dir heute Sorgen machst, dass das Morgen dich verlacht, nimm dir das heute nur deine Kraft. Glaube nicht, das wär naiv, besser denkst du positiv. Fühl den Herzschlag, seine Macht hilft dir, dass du's heute schaffst. Sei nicht so scheu, zeig ihnen allen, dass du dich freust. Schön ist die Welt, das ist kein schlechter Witz. Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz? Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz? Ich bin ein Hans im Glück, wieso bist du kein froher Fritz?